In der Fiktion ist alles möglich. Auf die Illusion kommt es an. Der Kongress der Komiker. Eine Komödie von Thomas Kirdorf. Guten Tag, ich hatte ein Zimmer hier. Moment, der Herr, eine Sekunde. So, bitteschön, der Herr, ja. Was kann ich für Sie tun? Ich hatte ein Zimmer bestellt auf den Namen Allen. Nicht in der Nähe des Aufzugs. Ja, da schauen wir mal. Das haben wir gleich. Die Herrschaften des magischen Zirkus in Österreich werden sich um 14 Uhr in der Salzburger Stube einzugehen. 14 Uhr, Salzburger Stube. Das ist aber... Tut mir leid, Herr Schwarzenegger ist nicht auf seinem Zimmer. Entschuldigung, wie sagten Sie? Allen, wo die Allen? A-Doppel-L. Kann ich für Herrn Schwarzenegger eine Nachricht verlassen? Herr Allen, wann hatten Sie bestellt? Vor 2 Wochen, 3, ich weiß nicht. Frau Dilly, grüß Gott. Sie müssen wissen, wir sind nämlich heuer sehr gut belegt. Ja, ja. Derzeit tagen in unserem Haus nämlich der Magische Zirkel Niederösterreich und der Weltkongress der Komiker. Ja, da müssen wir mal schauen. Aha, da haben wir sie ja. Hallo. Allen. Hallo. Ellen, ja. Zimmer 211. Hallo. Wenn Sie sich noch eintragen würden. Ja. Tut mir leid, aber Herr Schwarzenegger ist nicht auf seinem Zimmer. Ja. Hallo. Rudi. Hallo, Jerry. Jerry Lewis. Sag mal, bist du auf dem Kongress? Nein. So, Herr Alt. Ach, ich weiß. Zimmer 211. Entschuldigung, Herr Lewis. Ja? Ein Herr Dr. Sender aus New York hatte vorhin für Sie angerufen. Die Nachricht liegt in Ihrem Fach. Ja, danke. Ach, komm, Woody. Gehen wir in die Bar. Jerry, was ist los mit dir? Woody, ich... Es mag komisch klingen. Ach, entschuldige. Dasselbe nochmal, ja? Jawohl, die Herren. Zwei. Ja, aber seit einem halben Jahr, da höre ich manchmal merkwürdige Schritte. Ich gehe über eine Brücke. Und habe plötzlich Angst, dass sie unter mir zusammenbricht. Dass ein Auto auf mich zurast. Mein Therapeut interpretiert das als eine Art manifeste Todeserwartung. Todeserwartung? Ah ja. Nur seitdem ich das weiß, schrecke ich bei jedem Türklingeln zusammen, weil ich mir einbilde, du stehst jetzt auf, öffnest Gegenschnitt und er steht davor. Dein Tod? Ja. Lappiger Trenchcoat, graues Gesicht, unrasiert. Und deshalb bin ich hier. Weil ein Monsignore Rodolfo Castellani hier auf dem Kongress eine Arbeitsgruppe anbietet. Das tödliche Lachen. Eine vergleichende Betrachtung vom Alten Testament bis zu den Marx Brothers. Jerry, warum klapperst du mit den Zähnen? Das passiert einfach, Woody. Dr. Sender meint, ich müsse mich meiner Angst einfach stellen. Oh, ja. Und du? Ich habe gelesen, dass du ein Referat hier hältst. Ja, nein. Ja. So, das, bitte die Herren. Danke. Schön. Ich, es ist so, hier in Wien gibt es eine analytische Kapazität, Dr. Max Neumann. Und Kopfstein, der Präsident der internationalen Komiker, der hat mich für ein kleines Referat überredet. Und da ich eh in Wien, und so ungefähr, eigentlich hasse ich solche Kongresse. Und dieser Neumann? Du willst nicht darüber reden. Jerry. Du musst nicht, Woody. Ich meine, nur weil ich die Hosen runtergelassen habe. Versteh mich doch, es ist so kompromittierend. Oh Gott. Hey, Woody, ich kann noch rasch das Thema wechseln. Nein. Warum sag ich nicht einfach, ich. Es ist, ich habe eine Person. Ja? Persönlichkeitsspaltung. Du? Keine gewöhnliche. Ich kann immer weniger Fiktion und Wirklichkeit auseinanderhalten. Figuren aus meinen Filmen sitzen da plötzlich in einem Restaurant an meinem Tisch, reden mit mir und dann gehe ich aufs Klo, komme zurück, sie sind weg und ich kann ihren Kaffee bezahlen. Das ist ja schrecklich. Ja, neulich hielt mich in der Fifths eine kleine Nebenfigur aus, was sie schon immer über Sex wissen wollte, am Arm fest. Hallo, Woody, säuselte sie. Ich meine, du hättest sie sehen sollen in ihrem engen schwarzen Kleid in kleinen spitzen Lackpumps. Sie sah umwerfend aus und dann gingen wir zusammen Tee trinken und am nächsten Tag konnte ich Dr. Hillemann, meinem Analytiker, erzählen, dass ich von einer kleinen, scharfen Fiktion vernascht wurde. Jerry, und sie war fantastisch. Oh, Woody! Ja, das sind sie! Los, komm, Jerry, kann ich ein Autogramm haben? Ja, ein Autogramm. Ich auch. Hier auf mein T-Shirt. Jerry, darf ich dich küssen? Na ja. Oh, bitte. Jerry, bitte. Woody, ich habe auch ein wahnsinns Drehbuchstoff für Sie. Ja, sehr schön, ja. Ein Mann verliebt sich in ein Mädchen. Ja, toll. Komm, Jerry. Sie hält sich für Jungfrau Maria und er für Ringo Starr. Ja, schicken Sie es an mein Büro, bitte. Ich hab's doch gleich dabei. Ich liebe dich. Ja, ansehen. Aber lass mich los. Ach, bitte bleib doch. Woody, ich ruf dich an. Ja, okay. Und die beiden haben Sex auf einem Schlagzeug und alles in Schwarz-Weiß. Wahnsinn! Ein schönes Zimmer. Hoffentlich sind die Fenster isoliert. So. Ja. Was ist denn mein Pyjama? Ja? Rezeption, Redlitschka. Bin ich mit dem Zimmer von Herrn Allen verbunden? Allen. Allen? Ja, was gibt's denn? Herr Allen, ja. Ich glaube, mit der Reservierung ist doch ein bisschen was durcheinander gekommen. Ja, also hören Sie, ich bleibe hier. Aber... Ich bleibe hier. Es wird jetzt gleich... Also das gibt's doch nicht. Ich hatte doch meinen Pyjama eingepackt. Nein. Ja? Ich bin's. Ach, Mia, Liebling. Ach, sag mal, kannst du ein bisschen lauter reden? Die Verbindung ist so schlecht. Woody, du hast deinen Pyjama vergessen. Ja, ich weiß, das habe ich auch gerade. Wie geht's den Kindern? Alles okay? Ja, und bei dir? Oh, stell dir vor, ich habe Jerry getroffen. Was sagst du? Ich habe... Hallo, bist du noch dran? Mia, hallo? Ja. Ich hab Jerry getroffen. Was sagst du? Ich hab... Das ist meins. Ach, Moment, Mia. Es ist jemand in meinem... Ja, bitte? Das ist mein Zimmer. Was ist denn? Ja, das frage ich mich auch. Augenblick. Was heißt Ihr Zimmer? Moment, Mia. Liebling? Mein Zimmer. Moment, Mia. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Ja, mein Zimmer. Ja, aber bleib dran, Liebling. Ja. Sehen Sie also, mein Koffer ist schon ausgepackt und Sie haben Ihren noch unausgepackt in Ihrer Hand. Dies nur als kleiner Hinweis aus dem Reich der Empirie. Woody, was ist denn? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Hey, was soll das denn? Er packt meinen Koffer wieder ein. Er packt ihn einfach ein. Ja, wer denn? Ja, gute Frage. Ja, dann mach doch was. Ja, das sagst du so leicht. Er sieht aus, als würde er Schäferhunde züchten. Ja, aber Moment, so waren die Hemden nicht zusammengelegt. Rudi? Hören Sie, ich kann verdammt beleidigend werden. Er lässt sich nicht einschüchtern. Ja, ruf doch die Rezeption an. Die Rezeption, ja, genau. Die Rezeption. Liebling? Weg. Scheiße. Hallo, Herr Rittitschka? Melden Sie sich doch, Herr Rittitschka. Das Telefon ist tot. Tot? Oh, okay. Muss ich halt zur Fußtür gehen. Die Tür ist geschlossen. Was? Die ist geschlossen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Wer sind Sie? Der, von dem Sie nicht lassen können. Wollen Sie Geld oder was? Aber ich muss Sie warnen. Ich bin völlig geiseluntauglich. Oh Gott, mir wird so anders. Ich muss mich hinsetzen. Was geht hier vor? Die Strafe. Welche Strafe? Aber ich bin hier zum Kongress gemeldet. Ein kleines Referat über Komik und Moral. Mir wird ganz schwarz vor Augen. Was haben Sie mit mir vor? Woody Allen. Ja, hier. Fugit irreparabile tempus. Dahin flieht unwiederbringlich die Zeit. Quis quid ubi quibus auxiliis cur quomodo quando. Die philosophischen Grundbegriffe. Wenn du nicht der bist, der du in Kürze sein wirst, wirst du niemals wieder jener sein, der du gewesen warst. Ja, nein. Ja. Herr Jerry Lewis, bitte dringend die 4413 anrufen. Herr Jerry Lewis, bitte. Intercom, Bibi. Ja. Also, ich bitte schön, ich hol sogar den Herrn. Grüß Gott, die Dame. Grüß Gott. Können Sie mich bitte schön mit dem Herrn Arnold Schwarzenegger verbinden? Ich bin terminlich mit ihm verabredet. Sehr wohl. Ja. Einen Moment, bitte. Ihr Name, bitte? Franzi Wechselberger. Ja, da schauen wir mal. Das haben wir gleich. Bitte schön. Dankeschön. Ja, hallo? Hier ist die Franzi Wechselberger. Herr Schwarzenegger, ich komme wegen dem Interview für den Wiener. Wiener? Ja, aber wer spricht denn da? Wer ist denn da am Apparat? Franzi Wechselberger. Wir haben uns doch für das Interview verabredet, Herr Schwarzenegger. Welches Interview? Na, für den Wiener. Oh Gott, Schwarzenegger... Wie sehe ich aus? Wie sehe ich denn aus? Arnold Schwarzenegger? Nein. Bitte mach, dass das alles nur ein böser Traum ist. Wach auf, Woody. Wach auf, Arnold Schwarzenegger. Diese Arme, diese Beine. Igittigit. Ja? Grüß Gott, Herr Schwarzenegger. Telegramm für Sie. Weil ich bin, ja. Ja, hier Ihr Telegramm. Danke. Und da Ihr Anzug, aufgebügelt. Was denn dieses Riesen? Das ist mein... Ja, ist irgendwas nicht in Ordnung, Herr Schwarzenegger? Ja, nein, doch, alles nicht. Nein, bis auf eine Kleinigkeit. Moment. Wenn du nicht der bist, der du scheinst, wirst du niemals wieder jener werden, der du gewesen bist. Stimmt etwas nicht, Herr Schwarzenegger? Etwas? Eine ganze Menge. Schönen Tag noch, Herr Schwarzenegger. Nein, warten Sie. Ich habe da ja, noch... Ja, bitteschön. Wie heißen Sie? Ich? Gregor? Ja. Dann sind Sie katholisch, ja? Ja. Gläubig, katholisch? Ja. Und Sie hören, was ich Ihnen jetzt sage, ja? Sie hören, dass ich Ihnen jetzt eine Frage stelle. Tonfall, Akzent, Wortfall und so weiter, das hören Sie jetzt, ja? Ja, sicher. Und Sie schwören mir jetzt nichts, als die Wahrheit zu sagen, ja? Bitte, Gregor, ja? Ja, schon. Dann sage ich Ihnen jetzt drei Namen. Drei Namen. Woody Allen, Fidel Castro, Arnold Schwarzenegger. Wer bin ich? Sie? Ja, wer bin ich? Ja, der Arnold Schwarzenegger. Und ich, ich sehe auch so aus wie diese von Ihnen genannte Person. Ja, freilich, sonst hätte ich ja nicht Herr Schwarzenegger zu Ihnen sagen. Großer Gott. Sowas passiert doch normalerweise nur im Film. Darf ich um Ruhe bitten? Bitte, meine Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der dritte internationale Kongress der Komiker, diesjährig in Wien, ich erkläre ihn hiermit feierlich für eröffnet. Herr Luis, Entschuldigung. Ja. Es möchte Sie jemand sprechen im Foyer. Was? Jetzt? Ja, er sagt, es ist dringend. Wer ist es denn? Der Herr Schwarzenegger. Wer? Der Herr Arnold Schwarzenegger. Es ist furchtbar dringend. Ja, ich komme. Entschuldigung, darf ich das denn jetzt sagen? Ja, jetzt. Danke, Entschuldigung. Sagen Sie, ist es wirklich Herr Schwarzenegger? Ja, sicher. Kommen Sie, er sagt, es ist was Furchtbares passiert. Bitteschön, da sitzt er, da hinten im schwarzen Fauteuil. Ah ja, danke. Die Herren des magischen Zirkels in der Österreich werden gelegentlich zugedacht, es in den blauen Salon einzufinden. Um 14 Uhr im blauen Salon, bitte. Guten Tag, Herr Schwarzenegger. Guten Tag. Ja. Hatten wir uns nicht auf dem Ball für stimmbandgeschädigte Pantomimen kennengelernt? Stimmband. Ich weiß nicht. Ja, doch, genau, ja. Washington. Ja, Idaho. Richtig, ja. Idaho. Sie wollten mich sprechen? Ich, ja. Wie soll ich Ihnen das erklären? Es ist etwas, etwas heikel. Um nicht zu sagen, eine Katastrophe. Also, setz dich, Jerry. Setz dich, Jerry, bitte, setz dich. Es wird dir alles etwas metaphysisch vorkommen. Moment, bitte. Und du wirst mich auch für verrückt erklären, aber die Wahrheit ist, ich kann sie dir nicht beweisen. Ich bin, und bitte erschrick nicht, ja, ich bin's. Woody Allen. Herr Schwarzenegger, ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Jerry, ein Mann mit einem Koffer ist in mein Zimmer geplatzt und hat mich, ich schwör's dir, hat mich in Arnold Schwarzenegger, in Schwarzenegger, hier, siehst du, verwandelt. Jerry, was soll ich tun? Hilf mir, ich flehe dich an. Was? Soll das ein Gag sein oder was? Jerry, bitte, du musst mir glauben. Alles an mir mag dir ja wie Schwarzenegger vorkommen, ja, meine Figur und so, aber ich bin es nicht. Ich bin's, Woody. Pass auf, warum wedelt der Hund mit dem Schwanz? Ist doch klar, weil der Hund stärker als der Schwanz ist, sonst würde der Schwanz mit dem Hund wedeln. Meinst du, Schwarzenegger hätte so einen Witz drauf? Hier ist doch irgendwo eine Kamera verschwunden. Jerry, wie, woher sollte ich als Schwarzenegger denn wissen, dass ich das Ellenpunkt 3 da drin ein kleines Referat über Komik und Moral hält? Jerry, bitte, was siehst du mich so an? Es tut mir leid, aber Herr Woody Allen sitzt im Kongresssaal. Und der wird wohl auch um Punkt 3 sein kleines Referat halten. Was? Weiter darf ich begrüßen als Gastredner Monsignore Rodolfo Castellani, der hier bei uns seine Untersuchung vorstellen wird über das tägliche Lachen. Beifall für Monsignore Rodolfo Castellani. Bleiben wir hier hinten. Und wo ist nun Ellen? Gleich. Besonderen Dank möchte ich richten an unseren Sponsor von McLintosh Limited, der möglich gemacht hat unsere Veranstaltung hier. Beifall für unseren Sponsor. Und Dank auch an Herrn Woody Allen, der trotz engem Terminkalender den Weg gefunden hat zu uns, Herr Allen, wenn ich Sie kurz hier hochbitten dürfte. Nun na, ein bisschen nach einem freundlichen Beifall für unseren irren Gast. Danke. Vielen Dank. Danke. Das gibt's doch nicht. Sehr verehrte Nein. Kollegen. Wie ich schon sagte, Rudi L. Immer, Geld ist Großmutter. Dreck, aber Dreck ist leider kein Geld. Das ist nicht möglich. Doch einige von uns verstehen es, das möchte ich selbstkritisch anmerken, eher aus Dreck Geld zu machen. Okay, ganz egal, werden einige jetzt sagen, nur der Lacher ist, was zählt. Mir wird schwindelig. Soll ich Sie rausbegleiten? So möchte ich behaupten, den Glauben an die Menschheit, die Liebe, die Moral aus dem Auge verlieren. Ja, näheres später dazu in meinem Referat. Danke, später. Ich muss hier raus. Ich muss raus. Schwarzenegger! Ich habe einen Doppelgänger. Dabei weiß ich, dass ich nicht Schwarzenegger bin, während alle anderen diesen Wicht für Elend und mich für Arnold halten. Oh Gott. Wer hat hier an der Schöpfung rumgepfuscht? Ich bringe ihn um. Wer? Er? Er selbst? Die Herrschaften des magischen Zirkels werden gebeten, sich in 15 Minuten zur Stadtrundfahrt am Parkplatz einzufinden. Am Parkplatz in 15 Minuten. Aber wenn er existiert, wenn es dich gibt, Gott, ich meine, und du partout mir eins auswischen musstest, mein Gott, das hätten wir doch unter uns, ich meine, das hätten wir doch anders regeln können. Herr Schwarzenegger, ich bin's noch einmal, die Franzi Wechselberger. Ja, was wollen Sie denn? Das Interview für den Wiener. Schreiben Sie, Gott lebt, das reicht. Reicht völlig. Aber meinem Chefredakteur doch nicht. Ja. Ja. Ich, Hallo, Herr Schwarzenegger. Ja, da darf ich reinkommen? Ja, bitte. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe darüber nachgedacht. Nichts deutet darauf hin, dass ich nicht Arnold Schwarzenegger bin. Genau. Meine äußere Erscheinung und so. Ja. Ja. Und wir sind uns 1989 auf dem Wohltätigkeitsball. Richtig, in Idaho das letzte Mal begegnet. Genau. Ja. Jerry, aber woher weiß ich dann von deiner manifesten Todeserwartung? dass du bei jedem morgendlichen Türklingeln zusammenschreckst, weil draußen der Tod graus Gesicht Gegenschnitt auf dich wartet. Aber... Jerry, von deinem Therapeuten... Aber du siehst Jerry, du hast mir das selbst unten in der Bar erzählt, bevor uns doch die drei verrückten Fans verscheuchten. Jerry, ich bin Woody. Das gibt's doch nicht. Doch. Hör zu, heute Abend wird der Kongress der Komiker den Prater besuchen. Und dort werden wir uns meinen Doppelgänger vorknöpfen. Ja? Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Jerry, da hinten, da kommen sie. Hattest du deinen Doppelgänger sehen? Ja, ganz am Schluss. Wahnsinn, da drüben, da steht ja der Jerry Lewis mit dem Schwarzenegger. Oh, Wahnsinn! Nix wie hin! Das gibt's doch nicht! Die Zerren, den Woody Allen in die Geisterbahn! Ich werd verrückt! Was macht die denn? Die dran an Fühlen! Genau! Ich hab nichts mehr hin! Ja. Los! Wahnsinn! Ich hab ihn! Los in den Wagen mit ihm! Ja, Jerry, los! Hierher, Woody, los. Hierher! Au! Keinen Mucks! Hinsetzen! Hinsetzen? Was wollen Sie von mir? Soll das ein Witz sein? Hören Sie, ich mache Sie fertig. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Was denn? Sie schleichen sich in den Kongress mit meinem Namen, mit meinem Äußeren und was Sie da bei der Eröffnung von sich gelassen haben. Das war eine Portion gequirlte Scheiße. Jawohl, Scheiße war das. Ich verstehe Sie nicht. Wer sind Lassen Sie? Lassen Sie mich los. Wer? Raus mit der Sprache. Nicht bitte. Wer sind Sie? Woody Allen. Wer? Au! Hören Sie auf! Was antwortete Elvis Singh am Stadtneurotiker, nachdem der Arzt ihn gefragt hatte? Warum bist du so depressiv, Elvis? Los! Was hat er gesagt? Los! Ich bitte Sie. Das Universum dehnt sich aus. Los, Kitzel! Ja, Kitzel! Ja. Nein, bitte nicht! Wer bist du? Los, rede! Schwarzenegger, bitte nicht, hören Sie auf mit dem Quatsch, Schwarzenegger! Ich bin nicht Schwarzenegger! Soll ich dir sagen, wer ich bin? Der, den du vorgibst zu sein! Aufhören, bitte! Was ist der zentrale Satz von Sandy Bates in Stardust Memories? Was? Ich höre... Du weißt es nicht? Bitte. Ich will keine lustigen Filme mehr machen. Wer spielte die Rolle von Dr. Abel in Hannah und ihre Schwestern? Na, Ira Wheeler. Sie sind ein Betrüger. Wer hat sie geschickt? Sie sind ein Agent von MGM. Jerry hier. Hallo. Hi. Arnold, ein Autogramm. Los, weg hier. Komm, jetzt. Woody, in meinem Film, der Mann, der sich für Ringo Starr hält. Woody, der ist in Wirklichkeit ein Roboter. Los, darüber, los, hey, runter, schnell. Wartet! Ach, wartet doch! Wahnsinn! Die sind wir los. Was habt ihr vor mit mir? Oh, ist das eng? Der ist zu. Vorsicht, ganz schön finster hier. Jerry! Ja? Hier rum! Ja. Schwarzenegger, ja. Ich kann nicht mehr. Ja. Über den Kanal. Langsam! Der Steg ist glitschig. Oh. Schwarzenegger! Gib mir deine Hand. So. Ja. Vorsicht, deine Hand. Gott. Okay. Was wollt ihr von mir? Jerry. Ja, tut mir leid, Woody. Habt ihr eine Zigarette? Ach, mein Doppelgänger raucht. Ich rauche nicht. Gib ihm eine. Ja. Nein, ich gebe ihm keine. Nein. Ihr verwechselt mich. Halt die Klappe. Er hat keine Ahnung von meinem Film und ich stecke in Schwarzeneggers Körper. Jerry, ich kapiere das nicht. Vielleicht bist du in so eine Art metaphysischen Hinterhalt geraten. Ich? Warum denn ich? Ich zahle meine Steuern, gehe zweimal in der Woche zum Psychiater, bin einmal im Jahr erkältet. Woody, ganz ruhig. Der hält sich doch nur für Woody Allen. Ich bin es. Ist dir irgendwas aufgefallen? Ein Mann mit einem Koffer? Hm? Ja? Tiefe Stimme? Na los, rede. Nein. Das heißt, seit gestern schleicht so ein Typ hinter mir her. Trenchcoat, unrasiert. Was? Graues Gesicht? Ja, eine rappeldünne Figur. Wer ist das? Woody, er ist es, ich wusste es. Jerry! Wir müssen jetzt die Sache ganz logisch angehen. Ganz logisch. Was sehen Sie mich so an? Was ist denn? Also, ich nenne dich Alan, ihr nennt mich Arnold. Wir müssen erstmal so tun, als wär überhaupt nichts passiert. Aber der Tod verfolgt uns! Jerry! Ich muss Dr. Sender anrufen. Nein, nichts wirst du tun. Arnold, aber noch eine Frage. Ja? Geht mir schon die ganze Zeit durch den Kopf. Wenn du, wie Schwarzenegger aussiehst, ja? Aber eigentlich Woody bist. Ja? Ich wie Woody aussehe, aber nicht Schwarzenegger bin. Wer bin dann ich? Wer bin ich? Ja. Gute Frage. Ja, aber lasst uns vielleicht erstmal eine Currywurst essen. Grüß Gott, die Herren. Na, grüß. Herr Schwarzenegger, ein Telegramm für Sie. Ja, danke. Ist doch Post für mich da. Würden Sie auch bitte mal bei mir nachsehen? Na, da schauen wir mal. Das haben wir gleich, Herr Luis. Oh Gott. Was ist denn? Wieso? Unsere Namen. Mit dem Sterbedatum dahinter. Mir wird schlecht. Ach, ein übler Scherz. Tut mir leid, keine Post. Ja. Woody, mir wird ganz schlecht. Jetzt mal ganz langsam um. Was ist denn? Unauffällig. Nach links. Der Typ im hellen Trenchcoat an der Palme. Was soll das? Das ist er. Dein Verfolger? Der hinkt. Ja, der hinkt und das graue Gesicht. Irgendwoher kenne ich den. Jerry! Woody! Die Herren sind in Arzt-Komiker. Bitte zum kalten Kaffee, bitte den kalten Pardon, den gelben Salon. Hallo, Herr Allen! Auch das noch der Korbstein. Herr Allen, schönen guten Tag, die Herren. Noch ich sag Ihnen eine Katastrophe. Die Deutschen wollen machen Benno von Wagner zum neuen Präsidenten. Benno von Wagner? Ja, mich stürzen als Präsidenten. Stellen Sie sich vor, den Berliner Benno von Wagner, der gewechselt hat zum jüdischen Glauben, in der Hoffnung, dass seine Witze besser werden. Großer Gott. Ja, die internationale Komik in den Händen der Deutschen. Das ist der Untergang. Und die gesamte Ostkomik soll schon bestochen sein. Kommen Sie mit. Was wir jetzt brauchen, ist eine jiddische Gegenoffensive. Ja, sicher. Das ist ja unglaublich. Benno von Wagner? 1500 zahlen die Deutschen für jede Stimme. Ach, Arnold? Ja? Ich gehe nachher noch zur Komiktheorie. Kopfstein, wir schaffen das. Komm. Ja, wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass die ostdeutsche Komik den Westen überrollt. Das ist eine totale Korruption. Jerry, Wieso interessiert sich mein Doppelgänger für so eine Scheiße? Jerry. Der Mann im Trenchcoat folgt ihm. Jerry, was mich mehr beunruhigt, dass mein Doppelgänger immer unverschämter wird. Kropfstein, wir schaffen das. Was soll der Optimismus? Und vor allem, was soll ich übermorgen Dr. Neumann sagen? Tut mir leid, dass ich momentan wie Schwarzenegger aussehe, aber toi, toi, toi. In Wahrheit bin ich Woody Allen oder was? Und wenn dein Doppelgänger hingeht, für dich... Für mich? Jerry, das sind meine Probleme. Na, vielleicht ist gerade der Doppelgänger dein Problem. Bist du verrückt? Arnold, ich meine... Ich bin Woody. Ja, ja, aber vielleicht ist dein Doppelgänger Ellen dein befreites Ich. Ach, Quatsch. Wieso Quatsch? Na, weil mein befreites Ich, das würde vielleicht irgendwelche unanständigen Sachen machen, aber ging doch nicht zur Komiktheorie. Ich meine, vielleicht im soziologischen Sinne, also schichtenübergreifend. Bitte Ruhe, meine Kollegen Komiker. Ich bitte um Ruhe. Ich bitte wirklich um Ruhe. Auch bei unserem Seminar Komik nach dem Kalten Krieg wollen wir doch unsere Reihenfolge einhalten. Ja, bitte zuerst vielleicht unser Kollege aus Leipzig. Ja, danke schön. Ja, und dann unser Kollege Herr Ellen. Bitte schön, vielleicht hier. Mein Name ist Erich Schnetter. Ich wurde 1986 aus dem Kabarett Die Vier Torpedos ausgeschlossen und habe danach Witze für den Untergrund produziert. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Honecker und einer defekten Telefonverbindung? Nur keiner. Aufhängen und neu wählen. Das war ein Lacher. Ja, oder lieber ohne Glied im Puff als Mitglied in der SED. Wieder ein Lacher. Verstehen Sie? Aber jetzt hat sich in der ehemaligen DDR nun alles gewandelt und so etwas wie ein neuer Mensch, ein neuer Lacher soll entstehen. Doch wie sieht denn der nun aus? Wer lacht jetzt über wen? Wenn ich da vielleicht von einem Westkollegen eine Meinung hören könnte. Ja, Herr Ellen, vielleicht ja. Wollen... Ja, vielleicht. Oh ja, danke schön. Danke, ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kropfschneider. Ja, ich glaube, die spätkapitalistische Komik steckt generell in einer Krise. Und weil wir immer mehr den Menschen im Witz aus dem Blick Herr Ellen, verlieren. Herr Ellen, bitte. Ja. Herr Schwarzenegger möchte Sie dringend sprechen. Herr Schwarzenegger, ja. Weil das Vertrauen in die Menschheit immer mehr verloren geht. Da fragte mich ein Mann auf dem Flughafen nach der Nummer der Telefonseelsorge. Ich mache ihm klar, dass ich von sowas überhaupt nichts halte, weil entweder mit Gott persönlich rede oder selbst versuche, irgendwie den Überblick. Und als ich mich umdrehte, war mein Koffer geklaut. Verstehen Sie? Nicht wahr? Der Herr Schwarzenegger wartet. Ja. In Ihrem Zimmer. Ja, ist gut. Was? Wieso in meinem Zimmer? Ja? Grüß Gott, Herr Schwarzenegger. Ich wollte nur das Expressbäckchen hier für den Herrn Ellen abgeben. Er kommt dann gleich. Ja, legen Sie es schon dahin. Danke. Schönen Tag noch, Herr Schwarzenegger. Ja, danke. Woody Allen, Interconti Wien. Das bin ja eigentlich ich. Ganz weich. Oh nein, mein Lieblingspyjama. Ja? Ich bin's, Liebling. Ach, mir, Liebling. Der Pyjama ist gerade angekommen. Tolle Überraschung. Aber sieht ein bisschen klein aus. Wieso zu klein? Du bist doch nicht Schwarzenegger. Doch, ich bin... Ich mit wem spreche ich denn? mit wem wohl? Ist dort wirklich das Interconti Wien? Ja, das... Das stimmt nicht. Ich wollte Herrn Allen sprechen. Ja, Mia, ich verbinde mal. Oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich? Mia, bist du noch... Oh Gott, meine eigene Frau. Nein, und der Pyjama ist ja auch wirklich viel zu klein. Was gibt's denn, Arnold? Was gibt's? Ich habe als Schwarzenegger eben mit meiner Frau telefoniert. Aber mich liebt sie. Halt die Klappe, ja? Halt die Klappe, bitte. Jetzt wird gehandelt. Aber Arnold, hör mal zu. Typ im Trenchcoat, ja, hat sich die ganze Zeit auf dem Gang herumgetrieben, dein Zimmer beobachtet, dreimal geklopft, etwas gemurmelt und ist dann verschwunden. Na prima. Allen, du weißt nicht, wer du bist. Ich, wer ich nicht sein will. Ich sag Jerry Bescheid. Los, komm. Na ja, nur ganz ruhig, ja. Jerry, duck dich. Leise. Ja. Da hinten steht er am Fiaker. Arnold. Ja, er beobachtet mein Fenster. Wir sind verrückt. Ich hab Angst. Jerry. Ich kann doch nichts dafür. Psst. Allen, er beobachtet dein Fenster. Ja. Arnold. Wenn er bewaffnet ist. Wir sind es auch. Eine Banane? In seinem Rücken eine Pistole. Aber das geht doch nur im Film. Ach, du Idiot. Eine Banane im Rücken ist immer eine Pistole. Oder glaubst du, er würde stillhalten, wenn ich ihm eine richtige hinten reinbohre und sage, kein Mucks, sonst drücke ich die Banane ab? Auf die Illusion kommt es an. Wir schlendern ganz, ganz, ganz locker ran. Jerry, du gehst vor. Ich? Ja, Jerry, du sprichst ihn an. Ich ziehe die Banane. Wir drücken ihn in den Fiaker und dann ab. Na los jetzt, Und was soll ich denn sagen? Du sagst es. Und wieso habe eigentlich die Banane nicht ich? Ja, Jerry, los jetzt. Ja. Achtung vor dir! Ach, Eis! Er sieht zu uns rüber. Und wenn der Kerl doch der Tod ist? Jerry, weiter. Oder einer seiner jüngeren Brüder. Ach, Jerry, nun mach doch. Vergiss ja nicht, die Banane zu ziehen. Guten Abend. Wissen Sie, was Alvis Singer im Stadtneurotiker zu diesem Arzt sagte? Ach, du Idiot! Los, rein in die Fiaker! Los! Los, rein! So. Wir sind bewaffnet! Los, rüber! Kein Mucks! Los, rüber, ihr muss zwischen uns! Kutscher! Na, wo darf's denn hingehen, die Herrschaften? Richtung Donau, Chef. Wollen Sie mal ertränken? Ja. Ja, genau. Aber Arnold! Klappe! Ja, so ein bisschen pervers seien wir Wiener heute schon immer gewesen. Na auf, Adolf! Geh mal! Jetzt zu dir. Arnold, lass ihn die Beretta spüren. Ja, los, dein Name. Nein, durchsuch ihn, Ellen. Ja. Nichts. Hier. Was ist denn das? Eine Programmzeitschrift. BBC Radioprogramm. Von 1974. Na los, wir hören. Ellen, frag ihn, warum er hinter dir herschleicht. Nein, frag ihn nach den Hintermännern. Ja, was denn nun? Nimm ihn in den Schwitzkasten. Ja, halt mal die Schichita. Dich kriegen wir, du. So. Ja, drück zu, Arnold. Ja. Los, feste, drück zu. Gut so. Los, für wen arbeitest du? Der wird schon ganz rot, Arnold. Na, rede. Der ist gut, Arnold. Hör auf, sonst ist er weg. Dich werde ich ausquetschen. Nein. Hey, Arnold, stopp. Ich glaube, der will was sagen. Stopp mal. Also, deine letzte Chance. Was willst du von ihm? Nein. Alles Antisemiten. Der hat einen Huscher. Der will uns verarschen. Nein. Alles Antisemiten. Arnold, der stottert ja. Wer sind alles Antisemiten? Rede. Bist du taub? Benno von Wagner? Was ist mit der Radiozeitschrift? Wir spaßen nicht. Los. Mich die Stelle des Ansagers beworben. Ich sag euch, der hat einen Huscher. Großer Gott. Das ist doch nicht möglich. Ansagers beworben. Arnold, was ist denn, Arnold? Das ist nicht möglich, Jerry. Arnold, du zitterst ja. Mir wird ganz schlecht. Weißt du, wer das ist? Wer? Ich werde ohnmächtig. Das ist Godot. Oh Gott. Wer? Mein Godot. Alles Antisemiten. Arnold, dein Godot, was heißt das? Jetzt wird mir alles klar. Die Radiozeitschrift, das habe ich damals... Da kam mir die Idee für so ein Theaterstück, weil alle damals auf Godot gewartet haben. Naja, und meine Idee war... Hey, Leute. Wo Godot steckt. Arnold, heißt das, wir haben eine Theaterfigur gekidnappt? Ach, du große Scheiße. Nein, nicht ganz. Naja, nicht im Sinne einer ausgereiften Persönlichkeit, mehr eher angeschrieben, versteht ihr? Oh Gott. Und sein Dialog ist eigentlich aus einem Witz geklaut. Chaim, so heißt Godot in dem Witz, nicht Godot. Also Chaim, was hast du im Radiogebäude gemacht? Mich um die Stelle des Ansagers beworben. Ja, und? Hast du sie erhalten? Nein, alles Antisemiten. Und das ist alles, was er drauf hat? Ja, Hamlet, Macbeth haben ja auch mal mit ein, zwei Sätzen angefangen, nicht? Ich schwör's. Was seht ihr mich denn so an? Deshalb bin ich doch in Wien. Dr. Max Neumann. Vielleicht sind wir ja dann alle Fiktion. Ach, der Tag, Unsinn. Ach, irgendwo aufs Klo und schon musst du 3 Schilling bezahlen. Also, ich kapiere langsam überhaupt nichts mehr. Erstens musst du das als Doppelgänger auch gar nicht. Und zweitens, das geht uns doch allen so. Glaub mir, das geht uns allen so. Nur, warum muss es ausgerechnet mir passieren? Herr Doktor, Herberge bitte dringend 2104 anrufen. 2104. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Jerry. Jawohl, in der Scheiße. Und sieh es ein. Godot ist deine Schuld. Ganz allein deine Schuld. Aber Jerry, was soll das? Was das soll? Deine Fantasie ist ein Risiko. Was ist, wenn hier morgen auch noch ein Bernhardiner in Strapsen auftaucht und anfängt, aus dem Talmud vorzulesen? Jerry, Idiot. Was meinst du, Alan? Gar keine schlechte Idee mit dem Bernhardiner. Entschuldigung. Arnold, wir stecken mitten in einer manifesten Existenzkrise. Wir können hier weder einen Bernhardiner mit Strapsen noch einen Godot, der gerade mal zwei Sätze daherstottert, gebrauchen. Na, hör mal. Erstens ist das Stottern der erste Schritt zum Reden. Ja, und zweitens sind Behinderte Oscar-mäßig voll im Kommen. Und drittens, was soll ich denn tun? Ganz einfach, Arnold. Was denn? Schreib ihn zu Tode. Godot? Schreib ihm einen starken Abgang. Feuer im Stephansdom. Godot wird von den Wiener Sängerknaben zu Tode getrampelt. Ja, toll! Aber das ist doch Mord eines Autors an der eigenen Figur. Arnold. Darauf stehen vielleicht anderthalb Jahre Einfallslosigkeit. Nein, das mache ich nicht mit. Alan hat recht. Nein, auf keinen Fall. Hallo, Herr Alan! Herr Alan! Nicht schon wieder Kopfstein. Einen schönen guten Tag, die Herren. Guten Tag, Kopfstein. Wissen Sie, was ich gerade erfahren habe? Schießen Sie los. Benno von Wagner soll Anfang der 40er Jahre 5 antisemitische Karlauer geschrieben haben. Damit brechen wir ihm das Genick. Das ist ja fantastisch. Ja, der Pressesekretär des Zentralrats der deutschen Juden recherchiert gerade die Sache und faxt uns das Material gleich rüber. Alan, kommen Sie mit. Okay, du bleibst hier. Aber Benno von Wagner, was kümmerst du dich um andere, wenn du noch nicht mal weißt, wer du selbst bist? Aber Arnold... Na, kommen Sie. Ich muss es tun. Die Welt erwartet das von mir. Gehen wir. Wissen Sie, wir müssen da was unternehmen, um diese Machenschaften zu unterbinden. Klassischer Fall von stark emanzipiertem Doppelgänger. Jerry, der ist ja immer weniger ich. Und ich habe nachts Schweißausbrüche, Schlafstörungen und kaum bin ich eingeschlafen, träume ich von einem Arzt, der mir knallhart diagnostiziert, fortschreitender Pointenverfall, noch 2 Jahre berufsfähig, maximal. Das ist doch Unsinn. Unsinn? Jerry, ein Komiker, dem nichts mehr einfällt, ist schlimmer dran als ein Leichenbestatter ohne Leichen. Hä? Warum? Weil der Leichenbestatter einfach weiß, dass jeder neue Tag unaufstößlich für ihn arbeitet. Arnold, Woody, du und bist... Ich, halbfertige Figuren sprechen mich an, betteln um ihre Vervollkommnung ihres Charakters. Ich habe das Gefühl, dass ich mein kreatives Ich an den Rändern rapide aufzulösen beginnt. Und plötzlich stehst du da, völlig heruntergekommen vor deinem letzten Witz. Kein Mensch lacht. Und du weinst bitterlich. Ja? Herr Schwarzenegger! Hier ist noch einmal die Franzi Wechselberger wegen dem Interview. Ach du, ja, fragen Sie. Ja, wollen Sie nicht die Tür aufmachen? Wir könnten es uns doch ein bisschen gemütlich machen, wir zwei. Ja, das hätte mir noch gefehlt. Ach gut, Herr Schwarzenegger. Ja, fragen Sie. Stimmt es, dass Sie nicht nur geschäftlich in Wien sind? Ja? Ich bin's, Alan. Jerry hat mich angerufen. Wenn ich jetzt unpassend bin, komm ich wann anders nochmal vorbei. Ja, komm Sie lieber ein anderes Mal, ja. Ja? Arnold? Was willst du? Jerry hat mich angerufen. Ja, du wiederholst dich. Und ich hab nachgedacht. Ach ja. Weil du doch gewisse Ängste hinsichtlich deines kreativen Outputs hast. Output? Arnold, ich will dir doch nur helfen. Du mir? Arnold, wenn du ein kreatives Down hast, kann ich dir doch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Mein Doppelgänger? War das Jerrys Idee? Arnold. Bitte, nimm das Mitleid aus deinem Tonfall, ja? Dass ich nicht lache. Du? Du hast ja keine Ahnung, was Elvis Singer seinem Arzt sagt und willst mir... Nein, du. An der Pointe solltest du doch ein bisschen schleifen. Wirklich, wirklich. Arnold, Godot zum Beispiel. Mein Godot? Ja, mein wirklich? Godot. Ganz gutes Ausgangsmaterial. Man könnte das vielleicht so weiterstricken. Godot stottert und erkennt im Alter von 13 Jahren, dass die Löcher in seiner Sprache die eigentliche Aussage enthalten. Die Löcher? Reicht dann mit 18 seine Dissertation ein über das Wesen des Lochs unter der besonderen Berücksichtigung des Randes. Ein Riesenerfolg. Hat dann jenen berühmten Disput mit Heidegger, wo Godot ihm beweist, dass das Loch die eigentliche Bedingung für das Dasein und Hiersein ist. Das Loch? Denn die ganze Existenz hängt an dem Loch, philosophiert Godot. Man denke an die Geburt, das Grab, die Liebe, das Essen, die Verdauung und so weiter. Die Liebe, ja. Zwei Jahre später besucht er ein Selbstmordseminar an der Universität von Berkeley, schluckt eine Überdosis von Mensch-ärger-dich-nicht-Figuren und wird posthum als Philosoph der Löcher zum Ehrenvorsitzenden der Internationalen Minigolf-Assoziation ernannt. Wo hast du das alles her? Ich meine, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Doch der Clou ist eigentlich, dass Godot als Todesengel ein Doppelleben führt. Weshalb er ja auch bei Beckett erst nach der letzten Szene auftaucht. Und dann den einen Penner, was der Zuschauer natürlich nicht weiß, mit einem Seidenstrumpf erwürgt. Und den anderen dann als Killer verpflichtet. Ich bin... Wie soll ich sagen? Wow! Ach, Arnold, dann hatte noch deine Frau angerufen. Ich habe sie noch den Kindern gefragt. In New York regnet es und dein Onkel Jankel hatte wieder so einen schrecklichen Asthmaanfall. Was? Naja, es übertreibt ja immer ein bisschen. Ganz ruhig, Jerry. Ganz ruhig. Dr. Sander. Ja. Bereitschaft von Dr. Sander, New York, 44 13 28. Ja. Bitte entspannen Sie sich. Spüren Sie Ihre Mitte und reden Sie nach dem Piepston. Ja. Dr. Sander, ich habe schreckliche Angst, Dr. Sander. Merkwürdige Dinge passieren hier. Ich habe meine Lambertril-Dosis um 10 Milligramm erhöht und ich... Arnold? Ellen? Ich bin's! Wer? Mach auf, Jerry! Godot? Hi! Was willst du? Reden. Ich bin jetzt Doktor der Philosophie. Ja, ach, du dotterst ja gar nicht mehr. Du weißt, was ich über das letzte Loch geschrieben habe. Das letzte Loch? Was willst du? Ob reich, ob arm, der Mensch stets kroch von Joch zu Joch, von Loch zu Loch. Und wenn dann eins der Tod macht, poch! Poch? Dann geht's hinab ins letzte Loch. Ins letzte Loch. Aber Godot, was ich nicht verstehe, Woody hat dich doch, nichts für ungut, als hinkenden Dotterer angelegt. Hatte. Aber Godot, was macht ein Philosoph mit deiner Pistole? Ich bin jetzt der Todesengel. Nein! Aber wie es weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Verdammt nochmal. Arrivederci. Goodbye. Servus. Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Das ist das Ende. Kopfstein, Sie werden eine Rezension erwartet. Herr Kopfstein, bitte. Und er hat völlig normal gesprochen, Jerry? Er wird uns alle umbringen. Es ist vorbei. Jerry. Und warum? Weil diese Null da an deiner Figur rumgepfuscht hat. Ich? Aber was soll das? Rumgepfuscht, jawohl. Aber Arnold, halt die Klappe. Jerry hat recht. Einen Devotenpolizisten hätte ich dir verziehen, aber Godot als promovierter Todesengel? Wir müssen uns was einfallen lassen. Aber was? Arnold, ich könnte Godot ja in ein Gespräch über die Komödientheorie von Aristoteles verwickeln. Und ihr beide erschlagt ihn dann von hinten mit einer Lutherbibel. Zack. Idiot. Vielleicht ist das Ganze auch nur ein psychiatrisches Problem und wir drei eine Verkettung, eine Art kollektiver Huscher. Du meinst Dr. Neumann? Mhm. Arnold, das ist doch Blödsinn. Ich bin völlig okay, mir geht's gut. Aber ich fühle mich prächtig. Hör dir das an. Weiß nicht, wer er ist, weiß nicht, wo er hingeht, lebt einfach. Das gibt's doch nicht. Das ist krank. Im Gegenteil. Krank. Oh, Jerry. Jawohl, krank. Schluss. Das soll uns alles Dr. Neumann beantworten. Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ja. Ja. Ja. Sie werden verstehen, dass ich etwas verwundert bin, da ich nur Sie, Herr Allen, erwartet habe und nicht Ihre Skatrunde. Ja, sicher, Herr Dr. Neumann, aber ich habe mir gedacht, bring mal deine Probleme einfach mit und deshalb sind wir zu dritt. Na schön. Jerry. Ja, also ich will es mal auf den Punkt bringen. Eine Art Zauberer kommt zu mir ins Zimmer, verwandelt mich in einen anderen Mann und kaum ist das passiert, tritt mein Doppelgänger auf. Ihr Doppelgänger? Ich hier. Sie? Glauben also, dass sie sich von der Statur her ähnlich sind? Nein, das ist ja völlig unwichtig. Wichtig ist, dass ich ihm klar mache... Mir als Doppelgänger. Dass er nicht ich ist. Aha. Was aber Godot nicht weiß. Godot, ja. Ihn also, meinen Doppelgänger, für seinen Urheber hält und er hartnäckig verfolgt. Es ist alles so grässlich. Er ist Godot? Nein, das ist Jerry. Ja. Godot ist eine kleine, angeschriebene Theaterfigur, die uns seit gestern, die Gründe wollen wir uns jetzt sparen, mit einer Pistole bedroht. Jerry. Interessant. Wie heißt die Figur? Godot. Ihre Imagination? Ja. Aha. Die Grundidee aber hat er von Beckett geklaut. Was heißt geklaut? Geklaut heißt geklaut. Er leidet nämlich unter fortschreitendem Pointenverfall. Das stimmt ja gar nicht. Und kommt mit dem Leben nicht mehr zurecht. Halt die Klappe. Wieso? Dr. Neumann soll sich ein Bild von dir machen. Also meine Herren, bitte. Es ist alles so grässlich. Tja, ich glaube, in Abwägung der Umstände, Sie werden nicht drum herumkommen, zur nächsten Sitzung entweder Godot mitzubringen. Was? Oder ihn zu beseitigen. Aber Herr Doktor, Max Neumann! Arnold, habe ich doch schon immer gesagt. Niemals! Arnold! Dr. Neumann ist eine internationale Kapazität. Nein, nie. Herr Dr. Neumann, ihn beseitigen. Ich meine, wie? Wie sollen wir das? Na, stürzen Sie ihn vom Stephansdom. Arnold, Wenn wir es nicht tun, bringt er uns um. Aber das wäre völlig neu in der Literaturgeschichte. Arnold, Jerry hat recht. Godot ist eine Killerfigur, verantwortungslos, die ihre ethischen Grenzen nicht mehr kennt. Wir müssen ihn aus der Welt schaffen. Er kommt gleich hoch. Und wer garantiert uns, dass Godot nicht unten wieder aufsteht, hochrennt und uns dann doch erschießt? Was soll denn das jetzt? Und außerdem war es doch Dr. Neumanns Idee. Ja, und hast du einen besseren Vorschlag? Alan, warum bist du so emotional? Warum? Auch als Doppelgänger hängt man am Leben. Auf dem Kongress habe ich eine wundervolle italienische Alleinunterhaltung kennengelernt. Anna Maria. Und wir haben uns gestern Nacht 5 Stunden lang unsere Lieblingswitze erzählt. Ihr Vater stammt von Capri. Sie ist katholisch. Wir wollen Kinder haben, ein Haus am Lago Maggiore und Pasta essen. Und dafür will ich leben. Die ganze Komiker, die kann nicht mal. Godot kommt. Ist er allein? Ja, es sieht so aus. Hallo. Hier seid ihr. Warum wollt ihr mich sprechen? Ich bin bewaffnet. Ich auch. Ein Kuli. Aber soll das ein Witz sein? Was hat Ellen vor? Keine Ahnung. Und ein Blatt Papier. Willst du mich verarschen? Ich zeig dir was. Komm her. Na los, komm her. Noch ein bisschen. Ja? Keine Tricks. Siehst du das Blatt Papier hier? Hm? Leer. Ja, noch. Und jetzt schreibe ich mit dem Kuli drauf. Godot bekam ein merkwürdiges Lachen. Als er auf die Brüstung des Stephansdoms stieg. Ist ja Wahnsinn. Er steigt hoch. Er umfasste mit beiden Händen seine Pistole, zielte auf Jerry. Ellen, bist du verrückt? Dann auf Arnold und gab schließlich einen Schuss in die Luft ab. Ja, Wahnsinn! Und jetzt? Ging Godot mit einem Lächeln in die Knie, streckte übermütig die Zunge heraus, bäh, und sprang in die Tiefe. Alan, du als Doppelgänger? Doppel. Tja, gekonnt ist gekonnt. Schießt in die Luft und husch, ist er weg, dieser Godot. Ein Sieg über die Fiktion. Oh nein. Was ist denn mit dem los? Hey, Kropstein! Eine Katastrophe. Stellen Sie sich vor, Bello von Wagner hat gearbeitet. 1943 als Ghostwriter, sogar 4 Gebbels. Was? Stell ihn zur Rede und von Wagner springt 1 Stunde später aus dem 16. Stock überall ein Riesenheckmeck. Die Deutschen wollen ihre Schecks zurück und Monsignore Rodolfo Castellani schlägt einen Kellner krankenhausreif und brüllt durchs Haus: I'm Arnold Schwarzenegger. Wer hat meinen Körper geklaut? Die Welt ist mir schon. Oh Gott. Bitte entschuldigen Sie, ich muss noch dringend. Jerry. Ich wusste, dass die Geschichte schlecht ausgeht. Ich wusste es. Ach, Unsinn. Gehen wir noch was trinken zu mir. Vielleicht ist das mit Godot doch ein Fehler gewesen. Natürlich war das ein Fehler. Arnold, es gab keine Alternative, verdammt nochmal. Ich will hier nicht sterben. Jerry. Wir nehmen doch alle nur an, dass Godot wirklich tot ist. Aber Jerry... Und in einem Buch stirbt der Killer auch auf der letzten Seite und dann schlägst du es vorne auf und er lebt wieder. Aber Jerry, wenn einer vom Stephansdom springt... In der Fiktion ist alles möglich. Das solltest du als Doppelgänger besser wissen als ich. Also, hört doch auf zu streiten. Es klingelt. Alan, hörst du nicht? Mach auf! Aber hier gibt's doch gar keine Klingel. Was? Aber Alan, es hat doch geklingelt. Vielleicht haben wir uns nur verhört. Hallo! Alan, bleib da! Was wollen Sie? Ein Geschenk übergeben. Wer sind Sie? Wladimir, ein Geschenkübergeber. Wladimir? Von wem? Steht auf der Karte. Ich sehe mal nach. Herr Ellen, lass die Tür zu. Wer sind Sie? Wladimir. Godot schickt mich. Ich soll hier ein paar Löcher übergeben. Arrivederci. Goodbye. Servus. Ich wusste, es wird schlecht ausgehen. Mich hat's erwischt, Arnold. Mich auch, Alan. Sterben wir jetzt? Sieht so aus. Seid doch nicht so pessimistisch, Alan. Ich wusste gar nicht, dass der Tod eine so atemberaubende Erfahrung ist. Alan? Ja, Arnold. Erzähl mir noch einen Witz. Witz. Nun ja, unterhalten sich zwei alte Jiden über den Tod. Kenn ich schon. Sagt der eine, wenn ich sterbe, möchte ich ein Grab haben, nimm Moses. Sagt der andere, mir wird schon ein Platz neben unserem Rabbi Hirsch genügen. Kommt der junge Jossel daher und sagt, und ich möchte neben der Tochter von der Rebrosenblum liegen. Die ist doch gar nicht tot, rufen die alten Jüden entsetzt. Und ich, sagt Jossel, bin ja auch kein Leich. Danke, Alan. Hört ihr? Ja, die himmlische Klarinette. Wo glaubt ihr, kommen wir hin? Ins Paradies oder die Hölle? Arnold? Im Paradies ist sicher das bessere Klima, aber in der Hölle sind die interessanteren Leute. Wahnsinn! Woody? Jerry? Arnold? Wir sind's. Eure Fans. Hallo. Oh, mein Gott, das... Was gibt's denn? Was ist denn da los? Mein Gott. Oh, ist ja alles voller Blut. Meinst, wenn die sich zusammenreißen täten, könnten sie uns noch ein Autogramm geben? So wie die ausschauen? Der Zug da noch. Oh, komm, lass uns den Pyjama mitnehmen. Als Souvenir. Ja, jetzt aber nichts hinweg. Oh, Wahnsinn! Arnold. Ja? Ich glaube, es ist soweit. Ja. Jerry, Arnold. Ja. Ihr wart gute Typen. Und mit dem Sterben ist es gar nicht so übel. Nur blöd, dass ich dabei sein muss. Idiot! Hallo? Hallo? Ist hier der Haupteingang? Ja. Sie? Der Zauberer aus dem Hotelzimmer? Ja. Dann wäre es falsch, wenn ich vermuten würde, dass Sie nicht Gott sind? Ich bin's. Aber warum haben Sie mich dann... Wo sind Jerry und Arnold überhaupt? Sind die unterwegs vergessen gegangen? Gestorben. Was heißt gestorben? Gestorben? Und wer bin ich? Jener, der du gewesen bist. Woody Allen? Also ich? Ich meine, ich? Mhm. Und wenn Sie mich anschmieren? Wer spielte den Fernsehdirektor in Manhattan? Gary Weiss. Wer Alvis Analytiker im Stadtneurotiker? Humphrey Davis. Tatsächlich, ich bin's. Tot, aber voll da. Ach, wollten Sie mir nicht gerade einen kleinen Pernod anbieten? Nein, Ellen. Und was ist das für eine tolle Musik? Die himmlische Big Band. Und wer dirigiert die gerade? Glenn Miller, diese Woche. Ach, können Sie da nicht noch vielleicht eine kleine Klarinette gebrauchen? Wir sind komplett. Wollen Sie damit vielleicht sagen, dass Sie was Besseres für mich haben? Nichts Besseres, Ellen. Ach ja, richtig, hier ist ja das katholische Paradies. Ich muss ja ins Jiddische. Hey, was ist los? Sie kriegen auf einmal sowas von... E.G. Robinson in Ihrem Blick. Ellen? Moment mal, was wollen die Männer da? Bitte schön, Herr Ellen. Loslassen! Was soll das? Ich bin Komiker, hab die Menschheit zum Lachen gebracht. Und wer lacht, der stiehlt nicht. Finger weg! Hilfe, Hilfe! Aufhören! Bitte! Finger weg! Aber Herr Ellen, aufwachen. Ja? Wo bin ich? Im Hotel Intercontinental in Wien, bitteschön. Hier Pfefferminztee. Und ich bin nicht... Alles in Ordnung? Ich bin in Wien? Freilich. Mein Pyjama. Ich bin in Wien. In Wien. Ja, und da, Ihr Bananenmüsli, bitte sehr. Ja, wunderbar. Ist alles recht? Ja, ist alles bestens. Ein zauberhaftes Hotel, eine zauberhafte Stadt. Schönen Tag noch. Ja, danke. Hallo? Ich bin's, guten Morgen. Ja, Liebling. Ach, wie schön, dich zu hören. Ja. Was machen die Kinder? Geht's gut? Ja, sehr gut. Mir auch. Mein Pfefferminztee dampft, die Chiquita ist im Müsli, die Big Band im Himmel komplett und jetzt, Liebling, konzentrier dich. Ich schick dir jetzt einen transatlantischen Supercolorkuss rüber. Ja. Morgen, Woody. Hey, es ist Jerry. Moment, Liebling. Bleib dran. Ja. Morgen, Jerry. Morgen. Du, pass auf, der Knüller. Kropstein hat es mir gerade erzählt. Die Deutschen haben die gesamte Ostkomik bestochen und wollen Benno von Wagner zum neuen Präsidenten machen. Was? Das ist ein Hammer, was? Das kann man wohl sagen. Ja. Ach so, ja, hier. Und dieser Brief, der lag vor der Tür. Gib mal her. Was ist los, Woody? Eine Rechnung. Von Dr. Max Neumann. Sie hören Der Kongress der Komiker. Eine Komödie von Thomas Kirdorf. Mit Wolfgang Dräger als Woody und Alan. Gerd Duvner als Jerry Lewis. In weiteren Rollen Manuela Alfons, Irene Collin, Benedikt Eickhoff, Tessa Gasser, Elmar Gunsch, Michael Habeck, Dagmar Heller, Gottfried Herke, Peter Heusch, Horst Kiss, Regine Lamster, Alexander Noack, Jörg Pose, Bruno Primus, Michael Rast, Robert Thilian, Albert Walguni und Gerhard Weitzer. Ton und Technik Peter Jochum und Ursula Kotürer. Regieassistenz Manfred Hess. Regie Hans-Gerd Kohler. Es ist alles so grässlich. Idiot. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit DS Kultur und dem ORF Studio Wien.